Den Teilnehmern des 9. Kongresses des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung wurden dank der Fürsorge des verehrten Genossen Kim Jong-un die delegierten Urkunden mit den Sonnenporträts der großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il verliehen. Die Veranstaltung zur Verleihung der Urkunden fand am 25. August in der Pyongyanger Sporthalle statt.